Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mic, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Heute ist die Folge Nummer 27. Owner of a Lonely Heart Waffle. Ihr habt's bestimmt erkannt. Ja, das Wanderwaffeleisen ist hier eingetroffen und ich habe es ausprobiert. Was heißt ich? Nein, ich habe es ausprobieren lassen. Vom TJ. Weil ich wollte mir meinen Stoff nicht so versauen. Ich bin ja halt nur eine Stoffpuppe. Und es hat funktioniert und die Waffeln waren super fluffig, dank der holden ihrem Teig. Nein, dank des Teigs der Holden. So sieht's aus. Aber wir haben nicht nur Waffeln gemacht, sondern auch Fotos und ein Video und überhaupt. Und jetzt freue ich mich darauf, endlich in den Backhauscast zu kommen. Wobei, auch das wird wahrscheinlich der TJ machen. Weil ich bin ja nur eine Stoffpuppe. Soweit dazu, anderes Thema. Neulich auf Twitcher. Irgendwer reist geocachend und microcampend, oder heißt das jetzt mikrocampend, durch die Lande und frei nach dem Motto Narrenhände bekleben Mast und Wände findet man allüberall Zeugnisse dieser Freizeitbeschäftigung. Klar, könnte auch ich, respektive TJ, die ganze Welt mit Aufklebern zupflastern, die andere Menschen auf meine Internetpräsenz locken. Aber warum sollte ich? Zudem bin ich der Ansicht, dass das unerlaubte oder unerwünschte Bekleben von Fremdeigentum, mit was auch immer, eine Sachbeschädigung darstellt. Das interessiert die Reiseprotagonisten allerdings nicht, denn wenn ohnehin schon ein Pepperl klebt, kann ein zweites ja nicht schaden. Doch, kann es. Und tut es. Zumindest findet das Zwitscher-Versum deutliche Worte dafür, die ich an dieser Stelle nicht wiederholen möchte. Wenngleich ein Detail des Aufklebers nur beim genauen Hinsehen Geocacher offenbart, fällt das aber doch beim späteren Besuch der Seite auf, sofern da jemand hingeht. Und das wiederum wirft ein schlechtes Bild auf uns. In diesem Sinne, hört auf mit dem Scheiß. Kommen wir zum ewigen Thema Wartung. Einer von TJs Caches wurde kürzlich vom freundlichen Archivar seines Vertrauens angezählt. Zu Recht, wie er findet. Schließlich scheint das Dösken seit mehreren Monaten weg gewesen zu sein. Zumindest hat TJ das zugehörige Listing im April deaktiviert. Dank der Serviceleistung des Reviewers wurde ihm dieser Umstand wieder vor Augen geführt, und er machte sich kurz darauf auf, das Dösken zu warten. Doch das kann er euch auch selbst erzählen. Warte, warte noch ein Weilchen, dann kommt TJ mit dem Beilchen. Nein, dann ist die Dose wieder findbar. Nach langer Zeit war ich mal wieder in diesem Wald auf Cache-Wartung. Aber zuvor musste ich erstmal neue Logbücher basteln. Kaufen? Nee. Kaufen, das ist so unpersönlich, das ist so... Kann man zwar machen, aber gefällt mir nicht. Selbst ist der Drucker, die Schere und der Tacker. Und ganz wichtig, der Hinweis, erst wenn alle Rückseiten beschrieben sind, ist das Logbuch wirklich voll. Leute, die mich vorher auf ein volles Logbuch hinweisen, kann ich nicht ernst nehmen. Sinnvollerweise habe ich dann direkt zwei gebastelt. Auf dem Weg liegt nämlich noch ein anderer Cache, und da könnte das Logbuch ja möglicherweise vielleicht unter Umständen voll sein. Man weiß es nicht. Neuer Paddling, neues Glück. Ich habe einfach dann beide Logbücher in diesen Paddling gepackt und gedacht, jetzt gehst du gucken. Und wenn in dem einen ein Logbuch fehlen sollte, dann tauscht es eben aus. Oder wenn es voll ist, tauscht es eben aus. Und ansonsten nimmst du es einfach raus und versteckst den anderen Paddling, sofern du den anderen nicht findest. Naja, ich bin ja auch lange nicht mehr dort gewesen und habe mich deswegen, weil ich das ja auch nicht weiß, wie das jetzt mit der Anstrengung ist, es geht da ein wenig den Hügel rauf, von der Holden hinfahren lassen. Wir brauchten beide unsere Schritte und es war dann auch geschickt, das Wetter war schön. Haben wir gedacht, ach, lass uns ein bisschen spazieren gehen. Wir parkten also, spazierten dann den Hügel rauf und kamen an einem nicht ganz so niegelnagelneuen Funkmast vorbei, den man erst kürzlich dort aufgestellt hat. Ich meine letztes Jahr oder Anfang diesen Jahres, keine Ahnung. Aber ich habe ihn jetzt so am Fuß, also da, wo er steht, noch gar nicht gesehen. Und es ging anstrengend den Berg rauf und es war schwül und ich habe geölt und ich habe gekeucht. Und dann kam ich zur ersten Dose und habe reingeguckt und festgestellt, hey, 50% der Rückseiten sind noch frei. Da geht noch was, das musst du noch nicht tauschen. Also habe ich es gelassen. Dann sind wir weiter spaziert und kamen dann zu dem deaktivierten Döschen und mussten leider feststellen, die Dose ist weg. Naja, theoretisch. Also ich habe zwar überall rumgesucht in einem größeren, in einem größeren Suchkreis, aber nichts gefunden. Und es sah auch alles so anders aus. Wer weiß, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal da gewesen bin. Und gut, habe ich mir gesagt, egal, mess ganz einfach neu ein, pack die neue Dose hin mit dem neuen Logbuch und dann hat sich die Sache erledigt. In dem Zusammenhang bin ich schon froh, dass niemand hingegangen ist und da von sich aus einen neuen Paddling hingeworfen hat oder ja, wenn ich ein Logbuch habe, was möglicherweise voll ist und da irgendeiner kommt, das heißt einer sich dazu berufen fühlt, bei einem meiner Caches eine Fremdwartung zu machen, bin ich da doch ziemlich unbegeistert. Also ich mag das nicht. Ich möchte mein Logbuch wiederfinden und ich möchte, dass sich die Leute in mein Logbuch eintragen. Wer sich nicht in mein Logbuch eintragen kann, aus irgendwelchen Gründen, der hat die Dose nicht gefunden. Ist eine ganz einfache Geschichte. Da bin ich Korinthenkacker, das muss so. Ne? Also nur, ich habe den Cash gesehen und so, reicht nicht. Nein, er muss sich in das Logbuch eintragen. Ansonsten, wenn ich es danach nicht irgendwann wiederfinde, also den Eintrag, und er hat online gelockt, ja, dann muss ich da regelgerecht leider das Log löschen. Da bin ich straight. Ganz nach Hausmeister Krause. Ordnung muss sein. Sonst gibt's ja auch kaum eine Regel für dieses Hobby. Wobei, bei genauerer Betrachtung, es gibt einen einzigen Cache von mir, wo eine Fremdwartung gestattet ist. Aber nur von einem ganz bestimmten Team, weil dieser Cache nicht in meiner Homezone liegt und auch gar nicht nah dabei, der liegt relativ weit im Norden und den haben wir seinerzeit gelegt, weil uns auf dem Weg zu einer Veranstaltung etwas passiert ist. Und das hat mich dazu animiert, an dieser Stelle just dort einen Cache zu legen, den ich aber in der Regel nicht warten kann, wobei es mir doch schon ein paar Mal zeitnah geglückt ist. Und da habe ich dann befreundete Cacher gefragt, ob sie die A, das Auslegen und B, auch die Wartung übernehmen wollen für mich. Und das haben sie auch getan und das habe ich dann im Listing angegeben. Und ja, die und meine Wenigkeit sind halt dazu berufen, diesen Cache zu warten, aber sonst eben niemand. Ja, und welcher Cache das ist, könnt ihr selber suchen. Heißt die Rettung. Das aus dem Grund, weil wir seinerzeit im Rahmen der Nordseetaufe, wir waren ein paar Tage da oben, auch mit Bekannten, und wollten uns dann mit anderen Leuten bei Annis Kiosk treffen auf einen Hotdog. Und auf der Fahrt dorthin haben wir ein verunglücktes Auto gefunden. Also, ja, das Auto ist ja nicht verunglückt, die Personen sind mit dem Auto verunglückt, egal. Wir fahren also daher mit einem Bus, den ein befreundeter Cacher eben fuhr. Da passten wir dann halt zu mehreren Leuten rein. Und wir fuhren dann halt also so eine längere Gerade lang. Und da neben dieser Geraden ist ein Entwässerungskanal gewesen. Und dann kommen wir an eine Abzweigung und sehen, da liegt ein Auto im Graben. In diesem Entwässerungsgraben. Hatte noch Licht an. Und irgendwie konnte man noch sehen, da ist noch wer drin. Also es musste just gerade vor kurzem passiert sein, dass die in diesen Graben gerauscht sind. Ja, dann haben wir angehalten und geguckt. Mittlerweile hat er auch noch wer anders angehalten. Und dann haben wir der Person gesagt, hier, ruf mal Notarzt, nachdem wir halt in das Auto reingeschaut haben. Das machte die Person dann auch. Und wir guckten halt in dieses Auto hinein und sahen eine etwas, ja, schwergewichtigere Person, die, also Beifahrer, der auf einer zierlichen Fahrerin liegt, also so ein bisschen seitlich drauf. Das Fahrzeug lag also leicht schräg und man hörte so ein gewisses Plätschern, als würde etwas auslaufen. Das hätte natürlich auch ein aufgerissener Tank sein können, weiß der Geier. Wir wollten also nicht lange warten und haben dann da uns bemüht, den Fahrer aus dem Fahrzeug zu ziehen und die Fahrerin über die Fahrerseite dann aus dem Fenster rauszubekommen, weil die Tür ging nicht auf, weil das Auto halt schräg lag. Ja, und derweil hatte ja diese andere Person, die auch angehalten hatte, die Rettung verständigt. Und weil ein Notarztwagen es in der vorgeschriebenen Zeit nicht geschafft hätte, kam dann die Luftrettung. Es stellte sich nachher raus, die Person war nicht so stark verletzt, also die Verunfallten. Aber es landete dann halt der Rettungshubschrauber und dann trudelte die Polizei ein und die Feuerwehr trudelte ein und viele von der Freiwilligen Feuerwehr dann auch noch mit Privatwagen. Und auf der Straße war dann halt richtig was los. Was sich dann später rausstellte, das Plätschern, das war dann nichts, was aus dem Auto in der Form ausgelaufen ist, sondern der Wagen hat einen, ja, so einen Kanaleinstiegsschacht abgemäht mit dem Heck. Weil er mit dem Heck zuerst halt in den Graben gerutscht ist und das mit so viel Speed, dass er halt diese Betonringe weggemäht hat. Das konnte man aber wegen dem hohen Gras nicht sehen und man hörte ganz einfach das Plätschern in diesem Entwässerungskanal. Egal. Nichtsdestotrotz habe ich dann gedacht, okay, ich lege da dann irgendwann mal einen Cache hin. Nur das konnte ich war mittlerweile ja zu Hause, das konnte ich von zu Hause aus nicht machen und dann habe ich halt befreundete Cacher angeschrieben und habe gesagt, hier Leute, wärt ihr so nett, da einen Cache hinzulegen, ungefähr so und so und so stelle ich mir das vor. Ja, das haben die dann freundlicherweise und auch total nett gemacht und ja, und jetzt liegt der Cache halt da und immer wenn da eine Wartung dran sein muss und ich es halt nicht selber schaffe, weil das zufällig halt nicht mit dem Urlaub oder der Nordseetaufe oder mit irgendetwas zusammenfällt, dann machen die das dann für mich, freundlicherweise. Vielen Dank an dieser Stelle, falls ihr diesen Podcast hört. Ich finde das total klasse. Das mal so als Einschub. Zurück zum zu wartenden Cache. Ich habe also die neue Dose eingemessen. Geht da um ein paar Meter, also Pille-Palle. Und dann sind wir weiter spazieren gegangen. Wieder einen Berg rauf, geschnauft und es war so warm und es war leicht schwül und ich habe mich noch nie so unterkonditioniert wie jetzt gefunden, obwohl ich noch nicht wieder mein Höchstgewicht erreicht habe, was ich seinerzeit mal hatte, aber ich fühle mich konditionstechnisch doch schon ziemlich unten. Getroffen haben wir niemanden, also auf der ganzen Runde, die wir dann gemacht haben, haben wir nur weiter weg mal zwei andere Personen gesehen. Also der Wald war leer, aber er sieht doch schlimm aus. Es gibt also sehr viele gerodete Flächen, deshalb gerodet wohl wegen dem Borkenkäfer und der Trockenheit, weil die ganzen Fichten dermaßen braun und vertrocknet waren, dass es halt nicht anders ging. Riesige Holzstapel liegen zum Teil am Weg und die Sonne brennt da jetzt gnadenlos auf diese Freiflächen, die halt ziemlich heiß sind. Und interessanterweise stehen halt am Randbereich immer noch einzelne braune Bäume. Zum Übergang halt zum, in Anführungszeichen, gesunden grünen Wald. Und da stelle ich mir halt die Frage, wenn da immer noch braune Bäume stehen, ist das eigentlich sinnvoll? Also ich habe da keine Ahnung von, aber wenn da so ein Baum so braun ist, dann ist da doch möglicherweise auch der Borkenkäfer drin. Und wenn man da jetzt noch so ein paar stehen lässt, die halt in der Nähe der grünen Bäume stehen, dann ist doch diese Kontamination oder ja, das Weitersterben quasi vorprogrammiert. Ich verstehe das nicht. Aber ich bin ja auch kein Förster. Ne? Ich bin ja nur der TJ. Genau. Und TJ kommt von Traveling Jack. Das hat irgendwann mal jemand gesagt. Der hat mich damit abgekürzt. Und das hat sich dann ja so eingebürgert. Und seitdem bin ich halt bekannt unter TJ. Oftmals wird TJ aber auch in Logs oder im Geocaching Speech als Abkürzung für Telefonjoker genommen. Und just dazu hat der Oboman einen Podcast auf Spielbrett Erde gemacht. Es handelt sich um die Folge 43 und sie heißt Telefonjoker. An einigen Stellen dieses Podcasts habe ich einen Punkt gefunden, wo man einhaken könnte, und das möchte ich jetzt auch tun. Dazu werde ich Teile seines Podcasts hier reinschneiden, damit ich direkt darauf antworten kann. Das haben wir so abgesprochen und das ist mir freundlicherweise gestattet. Und das ist Fund Nummer 43 von Spielbrett Erde. Grüßt euch alle zusammen. Heute allerdings mal wieder ein ganz anderes Thema. Ich möchte mal über das Thema Telefonjoker nachdenken. Wie immer so ein bisschen philosophieren darüber, wie ich so denke über das Thema Telefonjoker. Was ist ein Telefonjoker im Geocachen? In aller Regel ein befreundeter Geocacher, der schon an einem speziellen Cache gewesen ist und den man dann gegebenenfalls anrufen kann oder per WhatsApp oder andere Messenger kontaktieren kann, um da Hilfe zu erfragen. Das ganze System Telefonjoker kommt ja aus dem Fernsehen. Ich denke, Wer wird Millionär? Die Show wird wohl die bekannteste sein, wo ein Telefonjoker für Kandidaten eingesetzt wird, die eben an einer bestimmten Frage nicht weiter wissen. Und dieses System Telefonjoker, abgekürzt TJTJ, da gibt es ja auch einen Geocacher, mit der sich TJ nennt. Ob das mit Telefonjoker zu tun hat, weiß ich gar nicht. Möglicherweise wäre eine Antwort wert. Ja, hallo Christian. Eine Antwort. Falls du mich damit gemeint haben solltest, nein, das TJ kommt nicht von Telefonjoker. Das wäre auch nicht sehr hilfreich, denn bei der geringen Anzahl Dosen, die ich bis jetzt gefunden habe, wäre das nicht wirklich hilfreich. Nein, nein, es kommt von Traveling Jack und das wiederum kommt aus einem Roman von Stephen King. Ich schweife ab. Also, der Telefonjoker im Geocachen. Jemand, der einem einen Tipp geben kann. Der Telefonjoker ist für mich tatsächlich im Prinzip, so wie es in der Fernsehshow auch ist, wenn ich tatsächlich unterwegs bin, im Prinzip vor Ort stehe und dann irgendwie nicht weiter weiß, dass ich dann eine Person habe, die ich kontaktieren kann, um hier eventuell Hilfe zu erfragen. Das ist für mich der Telefonjoker. Und jetzt ist die Frage, ist das erlaubt, ist das nicht erlaubt? Also ich habe nichts gesehen, dass sowas in der Richtung eben verboten wäre. Es ist mal wieder, wie so oft, die moralische Frage, mache ich das nicht? Und auch die Frage, stelle ich mich als Telefonjoker zur Verfügung oder auch nicht? Moral beim Geocachen. Das ist für mich so ein bisschen schwierig, ähnlich schwierig wie der Begriff Cacher-Ehre. Also ich glaube nicht, dass es da wirklich so einen echten Moralkodex gibt. Der wird wahrscheinlich eher von den Ownern oder den jeweiligen Ownern der Community aufgedrückt, weil da jeder so seine eigenen Ansichten darüber hat, wie er zu spielen hat, und die anderen mögen es doch bitte oder gefälligst genauso machen, um den eigenen Vorstellungen zu entsprechen. Das ist aber für mich eher so eine Art Owner-Willkür. Die grundsätzliche Regel ist ja, du musst am Schluss am Logbuch stehen, und wenn du im Logbuch stehst oder du selbst das Logbuch signiert hast, dann darfst du online loggen. Und eine groß andere Regel gibt es ja nicht. Was wiederum bedeutet, wie du an dieses Logbuch kommst, ist vollkommen egal. Ob du jetzt bei einem Wahnsinns-Mystery von jemandem mitgenommen wirst, zufällig, der den gelöst hat, und du gehst eben mit und kannst das Logbuch loggen, ja, dann hast du halt den Cache gefunden, obwohl du von Tuten und Blasen und dem ganzen Cache und dem Listing und dem Rätsel überhaupt keine Ahnung hast. Das wird jetzt natürlich diesem Owner möglicherweise missfallen, der dann sagt, ja, aber ich will von dir jetzt den Nachweis, dass du persönlich das Rätsel gelöst hast. Alles Mumpitz brauchst du nicht, du musst nur drinstehen, fertig ist die Wurst. Oder der Fund. Um jetzt darauf zurückzukommen, wenn du jetzt einen dabei hast, der dir hilft, einen Cache zu finden, ja mein Gott, dann ist das eben so. Hauptsache, du stehst am Schluss im Logbuch. Ende aus, Mickey Maus. Ja, ich habe es schon erwähnt, das Einsatzgebiet des Telefonjokers sehe ich hauptsächlich im Multi, vor allem im aufwendig gestalteten Multi. Und das schließt ja auch den Nachtcache ein, der ja in aller Regel auch ein Multi ist mit mehreren Stationen. Und da muss nicht immer nur geleuchtet werden, da müssen auch diverse Dinge gemacht werden. An dieser Stelle könnte ich ja mal eine Geschichte erzählen. Es geht um den Cache GC15E0G, Dunkel ist die Nacht. Der Cache ist mittlerweile archiviert und ich fand ihn zusammen mit dem Kumpel und meiner Holden am 18.10.2008 und es sollte eigentlich mein 700. Fund werden und um es vorwegzunehmen, nach einigen Schwierigkeiten wurde es dann auch. Ich habe jetzt mal das Listing aufgerufen und auch mein Log. Ich schrieb seinerzeit, Halloa. Das ist so ein Ding. Also ich fange eigentlich ja immer mit Halloa an in den Logs. Das hat sich so eingebürgert. Ne? Genauso wie TJ für Traveling Jack. Halloa. Kürzlich las ich im Buch eines bekannten komediastischen Geocachers einen Erlebnisbericht, der von Worst-Case-Szenarien gespickt am Ende sinngemäß zum Log »Gut und schnell gefunden, danke« führte. Das hätte ich in Anlehnung daran hier auch schreiben können, möchte ich aber nicht. Eisensven hat zwar schon einiges vorweggenommen, aber ich werde trotzdem die ganze Wahrheit erzählen. Ich hoffe, ohne verräterische Hinweise. Was ja jetzt eigentlich obsolet ist, deswegen rede ich vielleicht noch ein bisschen über die ganze Geschichte, weil der Cache ist ja nur archiviert. Wir, Hovig, Eisensven und meine Wenigkeit, erreichten vor der Dämmerung den Parkplatz und kurze Zeit später auch den ersten Reflektor. Wir suchten circa 10 Minuten, fanden nix und gingen weiter zum nächsten. Auch dort suchten wir erfolglos und weiter ging's. Da sich laut Beschreibung die benötigten Informationen im Umkreis um jeden Reflektorbaum befinden könnten, machten wir uns zunächst keine besonderen Gedanken, bis wir Stage 2 fanden. Offensichtlich hatten wir etwas übersehen, also zurück, nochmals alle möglichen Reflektorbäume und Umzug geprüft und erneut nichts gefunden. Naja, eine Zahl ist keine Zahl, das wird schon. Wir folgten den Reflektoren, fanden auch mögliche Verstecke analog zu Stage 2 und sogar eines, wo sich ein Mikro hätte befunden haben können, bis ca. 100 Meter nach dem letzten Reflektor kein solcher mehr zu erspähen war. Dunkel war die Nacht. Kein weiterer Reflektor. Offensichtlich fehlende Stationen. Abbrechen oder telefonieren? Telefonieren. Schweren Herzens wählten wir die Nummer eines Cacher-Kollegen, der diesen Cache vor langer Zeit einmal gefunden hatte, und erreichten ihn im Urlaub an der See. Er hatte seine Unterlagen nicht mit und ansonsten auch nur spärliche Erinnerungen, die uns, bis auf eine, nämlich in der Nähe welches Reflektors Stage 1 hätte sein sollen, nicht wirklich weiterhalten. Zumindest ein nettes Telefonat im Wald. Viele Grüße und danke nochmals. Wir entschieden, zum letzten Reflektor zurückzugehen und nochmals zu gucken. Da zeigte sich weit entfernt ein Schimmern. Wir hatten die Fährte wieder. So gelangten wir zu Stage 4. Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgangen sein, dass 3 fehlte. Auf dem folgenden Weg suchten wir zwar, doch fanden nichts außer einer Ablenkung, die sich uns nicht erschloss, aber zu einer kleinen Ehrenrunde inspirierte, bis wir Station 6 erreichten. Da standen wir nun. Uns war urplötzlich klar, was wir hätten an Stage 1 finden sollen. Wir hatten zwar nicht alle Zahlen, aber wir konnten anhand der Ergebnisse definieren, dass sich die Lage des Finals auf eine Linie eingrenzen ließ. Mit dem Wissen, dass wir gegebenenfalls nochmals zurück müssen, beschlossen wir zunächst die Linie abzugehen und das Final zu suchen. Fortuna war uns zum zweiten Mal hold und wir fanden es tatsächlich. Also, meine Holde fand es. In diesem Moment war uns gewiss, dass wir zu Stage 1 zurück mussten. Ja, das Final, das war auch so ein Ding. Also, ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen. Wir haben, weil das auch so verlangt war, in einer Nebenstraße, oder nee, noch ganz anders. Es ist ein Weg, der führt durch, oder eine Straße, die führt durch einen Wald und rechts von dort, aus der Richtung, aus der wir gekommen sind, rechts ist ein größerer Holzablageplatz gewesen. Da sollten wir aber nicht parken, sondern wir sollten gegenüber eine sehr schmale Straße nehmen und uns da an den Rand stellen. Und das haben wir auch getan. Jetzt sind wir halt diese 100-Meter-Linie abgegangen und irgendwann fand die Holde dann einen Baumstamm und dieser Baumstamm hatte seitlich ein Schloss. Also so ein Schloss zum Schlüssel reinstecken, kein Vorhängeschloss oder sowas, ne? Ja, und dann wussten wir natürlich, was uns fehlt, nämlich der Schlüssel zu diesem Schloss. Und den hätten wir finden müssen. Also haben wir uns überlegt, gehen wir halt nochmal gucken. Ich habe dann die Koordinate einfach als Wegpunkt gespeichert und wir sind halt nochmal runter. Eisensven hatte irgendwann das glückliche Händchen und wir konnten erneut zum Final aufbrechen. Dort angekommen gab es dann auch den erhofften Aha- und Oha-Effekt. Ja, wir hatten also diesen Schlüssel nach langer Suche gefunden, sind dann wieder zurück und steckten den Schlüssel in dieses Schloss, drehten ihn um und einige Meter weiter öffnete sich im Waldboden eine Klappe und blaues Licht strömte heraus und wir waren total fertig. Das kannten wir damals zu dieser Zeit halt noch nicht. Genial. Also irgendwo musste sich in diesem Baumstumpf eine Autobatterie befunden haben und mit dem Schlüsselschalter fuhr dann halt ein Mikromotor oder so ein kleiner Servomotor dann diese Klappe auf. Wir wollten gerade loggen, da hielt ein Fahrzeug in Sichtweite. Hatte jemand das Licht im dunklen Wald gesehen? Wir schalteten sämtliche Lampen aus. Der Wagen blieb, der Motor erstarb. Nach einigen Minuten verzog er sich und wir uns mit der Dose tiefer in den Wald, um in Ruhe zu loggen. Wir standen also an diesem Final, hatten unsere Lampen ausgemacht und ja, lass es mal so 60, 80 Meter gewesen sein auf dieser Straße, die halt durch den Wald führte. Da stand halt jetzt ein Auto mit Licht an und da machte der den Motor aus. Wir haben dann ganz schnell die Lampen ausgemacht, um möglichst keine Aufmerksamkeit zu erregen und haben die Dose rausgenommen und haben dann gedacht, okay, da hinten war so eine Bodenwelle, da gehen wir dann jetzt hin. Lampe wieder angemacht, so in der Hand und wirklich nur unten zwischen kleinen Finger raus und so ein ganz faden Lichtstrahl und das waren jetzt auch nicht so eine Baumendrinderlampen, also so eine Flakscheinwerfer, sondern was man damals eben so hatte. Und dann mit minimalem Licht irgendwie bis hinter diese Bodenwelle und uns dahin gekauert, im Vorbeigehen noch eben den Schlüsselschalter um, damit auch das blaue Licht dann ausging. Ja, und dann machte der irgendwann seinen Motor wieder an und fuhr weg. Und wir haben dann gelockt. Und nachdem wir gelockt hatten und der dann da auch nicht mehr zu sehen war, haben wir das Final wieder aufgemacht und die Dose wieder platziert, abgeschlossen. Und dann haben wir richtig Licht gemacht. Also alle Lampen an. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir hatten alle Warnwesten an. Wir hatten unseren Hund dabei. Und auch der hatte eine Warnweste an, also wie so ein Zollhund. Ja, und so sind wir dann direkt rüber auf die Straße, diese 60 Meter oder was das da waren, und dann die Straße runter mit Volllicht. Am großen Parkplatz angekommen, fanden wir ein Fahrzeug vor. Vorne saß niemand, aber auf der Rückbank lagen nun ja. Genau, das war dann wohl das Problem. Da haben sich Leute für eine Liaison oder ein Schäferstündchen getroffen. Die standen jetzt auf dem Parkplatz, also auf diesem Holzablageplatz, auf dem wir nicht parken sollten und waren auf der Rückbank zugange und wir kamen dann mit vollem Licht in unserer Aufmachung daher, leuchteten logischerweise auch in das Auto. Das war für die nicht nett. Und während Sven den Schlüssel versteckte, habe ich auch meine Lampe schön auf das Auto gerichtet gehalten, damit die in diesem Licht meiner Lampe nicht sehen konnten, was hinter mir irgendwo passiert, nämlich dass der Sven den Schlüssel versteckt. Die Holde ist mittlerweile schon zum Auto gegangen, hat einen Hund eingeladen und ein Säckchen aufgemacht, ne? Weil wir, das sollte ja halt nur so ein Runder werden, 700, damals. War ja was, ne? Heute lacht da jeder drüber und sagt, okay, hatte ich nach 3 Monaten oder so oder nach einem, keine Ahnung. Ja, nachdem wir also noch eine letzte Kleinigkeit erledigt hatten, nämlich den Schlüssel zu verstecken, konnten wir am Kaschmobil diesen Kasch mit jeweils einem Piccolöchen begießen. Den hatten wir uns verdient. Hovig, Eisensven, danke fürs Mitgehen, eure Geduld. Nur so am Rande, wir hatten bislang noch mit keinem anderen Nachtcache derartige Schwierigkeiten. Und hätten wir alle Stationen gefunden, hätte die Runde sicherlich ihren Reiz gehabt, denn die Ideen, soweit gefunden, haben mir gefallen. Insbesondere das Final erhält meine uneingeschränkte Anerkennung. Nur leider hat in unserem Fall das Gesamtensemble nicht gestimmt. OTB in Coin, es dankt für die Herausforderung in dunkler Nacht, Traveling Jack. Ja, so war es damals. Mit Telefonjoker, der uns nur rudimentär weiterhelfen konnte. Wir hatten einfach nur Glück. Und wenn ich mich richtig erinnere, irgendwo mitten im Wald war ein Baum, recht dicker, ja, war eigentlich ein Baumstamm, der oder ein Baumstumpf, der aber relativ lang war. Also großen Durchmesser, und der war mit Feuernadeln gespickt. Das heißt, die haben, oder derjenige, der diesen Kasch manipuliert hat, der hat so sämtliche Reflektoren abgerissen und genau in diesen Baum gesteckt. Und dann stehst du dann an einem Baum und der leuchtet. Der leuchtet einfach so vor sich hin, aber du weißt ganz genau, da ist nichts, du findest da auch nichts und hast halt verloren. Das hätte ein Desaster werden können, aber wir hatten ja den glücklichen Abschluss. Haben danach noch ein paar Döschen gemacht, aber ich schweife ab. Zurück zum Christian. Aber auch da, klar, der kleine Stups, der Hint, der Wink, den man sich bei anderen Geocachern einholt, mag schon in Ordnung sein, um vielleicht ein auch insgesamt toll gestalteten Mystery dann doch lösen zu können. Wovon ich nichts halte, ist, wenn dann einfach komplett die Lösungskoordinate kommt, das wäre dann schon ein Verrat am Owner, der sich da Mühe gegeben hat, das Ganze eben zu verschlüsseln. Wenn man das nicht möchte, ich gehöre zu denen, die sehr wenig Mysteries lösen. Erstens, weil es mir oft zu kompliziert ist. Zweitens, weil mir einfach die Zeit fehlt, da zu Hause zu sitzen. Ich gehe gern lieber raus. Und wenn ich das nicht hinkriege, dann wähle ich vielleicht doch lieber einen Traddy. Da weiß ich, ich gehe dahin und finde die Dose, habe vielleicht mehr oder weniger Schwierigkeiten. Das ist also die eigene Entscheidung. Ja, der Traddy, da gehst du hin, da kennst du die Koordinate, da hast du den Fund. Das ist ja eigentlich auch nicht immer so. Denn es gibt ja diese für viele Menschen oder für viele Geocacher leidigen Traddis mit Field Puzzle. Das heißt, du gehst dahin und die Dose ist auch an den Listing-Koordinaten und darum ist es ein Traddy und es gibt nur diese eine Station, aber du musst ein exorbitant wahnsinnig schwieriges Rätsel oder eine Aufgabe oder irgendwas vor Ort lösen, sonst kriegst du das Ding nicht auf. Und wenn du es nicht aufkriegst, kommst du nicht ans Logbuch und kommst du nicht ans Logbuch, tja, kannst du es nicht signieren. Und wenn du es nicht signieren kannst, dann war es das mit dem Fundpunkt. So sieht's aus. Kommen wir wieder zurück zum Telefonjoker, den ich, wie gesagt, hauptsächlich im aufwendig gestalteten Multi sehe. Beim großartigen Multi glaube ich schon eher, dass der Owner hofft und erwartet, dass letztendlich auch das Final gefunden wird. Ich glaube nicht, dass es Owner gibt, die sagen, ich schicke euch auf eine Reise, 15 Stationen und bei der Station 8, da werdet ihr verzweifeln und ihr werdet es nicht finden, ihr werdet es nicht lösen. Es ist so extrem schwer versteckt oder so extrem schwer lösbar, das Rätsel, die Aufgabe, oder die mechanische Lösung, die hier zu tun ist, dass ihr dann unverrichteter Dinge nach Hause gehen müsst und vielleicht nochmal wiederkommen. Ich denke, das ist doch sehr realitätsfremd und wohl kaum im Sinne eines Owners. Das ist heutzutage möglicherweise so. Damals, TM, als ich angefangen habe mit dieser Dosensucherei, das war 2005 und da zähle ich mich noch lange nicht zu den Ersten, war die Sache halt ein bisschen anders. Es gab nicht viele Caches in Deutschland und ja, was heißt nicht viele? Also es gab schon einige Caches, aber sie waren halt nicht so dicht gesät wie heutzutage. Und klar, damals haben die Leute ja sich nicht getraut, irgendwo einfach, ich sag's jetzt mal ganz ohne Wertung, also ein Paddling oder ein Mikro einfach in die Gegend zu rotzen, so nach dem Motto, das ist mein erster Cache, vollkommen scheißegal und ich will's ja auch mal ausprobieren und jetzt habe ich den eben dahin geworfen. So nach dem Motto, Dose schlecht, Gegend schlecht, Listing schlecht, alles schlecht. Nein, hat man damals nicht gemacht. Man hat schon versucht, irgendwo einen Standard zu setzen und den Leuten zu zeigen, hey, ich habe jetzt was Besonderes gemacht. Und irgendwo als Sucher war es aber dann auch, ja, du bist hingegangen und hast versucht, den Cache zu finden oder das Rätsel zu lösen, wie auch immer. Und wenn du es halt nicht gefunden hast, dann kamst du nochmal wieder. Wenn du also den Owner nicht kanntest, das war halt auch nicht so mit, jeder hatte jetzt eine Telefonliste oder man konnte die damals so direkt kontaktieren. Klar, über E-Mail ging das, aber hat man halt nicht gemacht. Ne? Man ist einfach nochmal hingegangen. Oder vielleicht auch ein drittes Mal. Und wenn es dann immer noch nicht geklappt hat, ja, dann hat man vielleicht mal irgendeinen gefragt. Aber es war nicht so, dass man den Anspruch hatte, ich gehe jetzt zu einer Dose und ich muss die jetzt finden, weil ich will jetzt diesen Punkt. Nein. Du bist hingegangen, du wolltest das Erlebnis haben und wenn du es halt beim ersten Mal nicht geschafft hast, dann war das eben so. Dann kamst du nochmal wieder. Daher denke ich, dass die Owner auch einverstanden sind, wenn sich die Geocacher eines Telefonjokers bedienen. Wie gesagt, in einigen Fällen bieten sich ja die Owner selbst als Telefonjoker an. Finde ich aber jetzt nicht so spannend. Also ich persönlich suche mir, wenn ich weiß, ich habe da was Großes vor und ich weiß, befreundete Cacher haben den Cache schon gefunden, vielleicht noch nicht allzu lange her oder es sind welche, die sehr sorgfältige Aufzeichnungen machen, dann habe ich das im Gepäck und frage vielleicht auch vorher nach, wärst du bereit, da eventuell zu helfen? Das macht's dann einfach, denn wenn man dann tatsächlich vor Ort steht, vor einem Problem und sagt, ich packe es einfach nicht, ich komme nicht weiter, dass man dann nicht stundenlang das ganze Telefonbuch durchtelefonieren muss, sondern dass man also sich dann schon weiß, an wen man sich wenden kann und an wen man sich wenden darf. Ich erwarte an sich, wenn ich jemand frage, dann eben erstmal den kleinen Tipp zu bekommen, nicht gleich die komplette Lösung. Daher finde ich es auch wichtig, dass man als Fragesteller klipp und klar fragt, was man erwartet. An dieser Stelle könnte ich noch eine Geschichte zum Besten geben, die sich auch um einen Telefonjoker handelt, allerdings der etwas anderen Art, denn uns hat es nicht genügt, einen Telefonjoker zu haben, sondern wir haben uns quasi einen Live-Joker mitgenommen, aus dem einfachen Grund, weil wir nicht abschätzen konnten, ob es in den Wäldern, in die wir uns begeben wollten, vielleicht Internet gibt. Ich muss dazu allerdings ein kleines bisschen ausholen. Am ersten Sauerland-Event am 1.7.2006 hörte ich zum ersten Mal von diesem Cache. An diesem Event gab es die legendäre Indie-Gedächtnistorte, die ein geocachender Bäcker für diesen Anlass gebacken hatte. Dann ist einige Zeit ins Land gegangen, aber diese Torte und auch die Owner, die ich da kennengelernt hatte auf diesem Event, die hat man einfach nicht vergessen. Und dann kam der 30. Januar 2009 und wir hatten das erste oberbergische Land- und Umzutreffen in Wiel. An diesem Tag haben wir uns zu einigen Leuten verabredet, am nächsten Tag diesen Nachtcache anzugehen. Und als erweiterte Cache-Ausrüstung hatten wir dann vorsorglicherweise einen Cacher mitsamt der Utensilien, die er gebraucht hatte, um den Cache zu lösen, eingepackt. So hatten wir quasi die Erfolgsgarantie mit an Bord und ja, unseren persönlichen Live-Telefon-Joker dabei. Ich kann jetzt über diesen Nachtcache reden, der ist archiviert und es handelt sich um den Cache GCMEDQ. Er heißt Indie und es war halt ein Nachtcache. In der Beschreibung steht Difficulty 10, besondere Fähigkeiten notwendig, besondere Ausrüstung notwendig, Nachtcache, Multicache, Dauer mindestens 2,5 Stunden, eine echte Herausforderung. Und ja, das war es auch. Der Cache war damals sehr bekannt und er könnte auch heute noch, wenn es ihn noch gäbe, mit den jetzigen Caches so mithalten, obwohl er damals technisch auch nicht so überfrachtet war. Im Vorfeld musste man eine Frage beantworten und wenn man diese Antwort per E-Mail an eine bestimmte Adresse schickte, erhielt man das Tagebuch von Henry, mit dem man den Heiligen Gral finden konnte. Die Geschichte ist angelehnt an einen Indiana Jones Film und mittels des Tagebuchs konnte man einige Vorbereitungen treffen. Ich habe dieses Tagebuch noch, weil dieser Cache, der war einfach so genial, da habe ich nichts von weggeworfen. Und ja, wenn ich jetzt hier so durchblätter, man musste da das Auge Gottes finden und bestimmte andere Sachen. Was ganz genial war, in dem Tagebuch steht, leider wurden mir die beiden wichtigen Teile gestohlen, aber ich habe eine Zeichnung gemacht. Fertige dir selber neue an. Es geht also quasi um eine Scheibe und um einen Stab. Der Stab hatte halt eine gewisse Länge und die Scheibe musste man auf diesen Stab draufstecken können. Ja, und das brauchte man an einer Stelle, genau wie in dem Indiana Jones Film, um diesen Stab in eine Bohrung in einer Platte zu stecken, um dann mit einem Laserpointer bestimmte Buchstaben oder Zeichen zu finden. Das war schon toll. Wir haben während des Caches, es war also eine knackig kalte Nacht, alles was da irgendwie feucht gewesen ist, war gefroren. Wir hatten große Spiegeleispfützen. Ich kann mich da doch noch an einiges erinnern. Aber warum ich das jetzt erzähle, es ging ja um unseren Live-Telefon-Joker. Wir hatten also schon einige Stationen gefunden, kamen dann an einen Ort, den wir koordinatentechnisch errechnet hatten. Und auf der Seite des Tagebuchs befand sich oben ein Vogel. Dazu gab es den Hinweis, die Waldbewohner werden dir helfen. Befolge genau ihre Anweisungen und sie werden dir den Weg weisen. Dann war da ein Abschnitt, die Töne des Herrn. Man sah zwei Zeilen Notenlinien und nach meinem Verständnis, ich guckte halt drauf und stellte fest, okay, das ist alle meine Entchen. Und mit dieser Information standen wir jetzt auf einem Waldweg. Links von uns war ein zugefrorener Teich. Irgendwo am Rande auch ein Baum mit einem Vogelhäuschen. Ich erinnere mich da noch sehr gut. Und gut, wir kommen da an und das Erste, was unser Telefonjoker tat, war, er setzte sich seitlich in der Böschung in den Schnee. Gut, haben wir uns nichts bei gedacht, ne? Wir waren ja schon ein bisschen unterwegs, es war spät, es muss jetzt wohl schon, ich weiß gar nicht, gegen Mitternacht? Nee, also es war ja relativ früh dunkel, aber es war doch schon recht spät. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, er setzt sich da rechts in diese Böschung, in den Schnee mit seiner Thermohose und wir fingen an zu suchen. Und ja gut, Entchen, Teich, passt ja alles wunderbar. Und wir suchten und suchten und fanden diesen Meteoriten nicht, der denn da zu suchen war. Wir haben gepfiffen, wir haben alle meine Entchen getrellert. Wir dachten, vielleicht ist da ein Tonmodul. Dann haben wir aus bekannten Gründen das Vogelhäuschen angeleuchtet, hätte ja ein Reaktivlicht sein können, wie damals in Ufologie at Night oder so. Also wir haben alles ausprobiert, was uns irgendwie in den Sinn kam. Und ich muss vorausschicken, wir hatten mit unserem Telefonjoker ganz klar abgemacht, er sagt nichts, solange wir nicht fragen. Nach einer Dreiviertelstunde der erfolglosen Suche fragte meine Holde dann den Telefonjoker, sind wir hier überhaupt richtig? Und er meinte ganz trocken, nö. Ja, da war uns auch klar, warum er sich direkt gesetzt hatte, weil ihm war klar, es würde hier etwas länger dauern und wir würden auch nicht fündig werden. Soweit zum Telefonjoker. Also meine Holde hatte auf dem Weg dorthin schon den richtigen Gedanken gehabt. Das hatte er, der Telefonjoker, wohl auch gehört. Aber da sie halt nicht explizit fragte, hat er auch nichts gesagt. Jetzt wies er darauf hin, nach nochmaliger Nachfrage, dass sie da schon auf dem richtigen Weg gewesen ist. Und wir haben dann die Information einfach neu bewertet und kamen dann auch zur richtigen Station. Aber nochmal, es war eine richtig klasse Angelegenheit, dass der sich bei minus 8 Grad oder wie viel wir da hatten, eine Dreiviertelstunde lang in Schnee gesetzt hat und einfach mal zugeguckt hat, wie wir definitiv erfolglos den Wald, den Teich, die Ufernähe und was da eben war, absuchten. Das ist halt auch Telefonjoker vom Feinsten. Danke und viele Grüße nochmal an dieser Stelle, aber ich glaube, der Kollege hat mittlerweile das Cachen drangegeben. Ja, der hat auch eigentlich sehr schöne Caches gemacht, aber zurück zum Christian. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Cachen, viel Spaß beim Multilösen, möglichst mit wenig Jokern, möglichst mit gar keinen Jokern und wenn dann doch, ist dann schon meine Empfehlung, das möglichst sensibel zu handhaben, damit wir alle, diejenigen, die die Dosen legen und diejenigen, die die Dosen suchen und finden, einfach weiter Spaß an diesem Spiel haben. Diesem Schlusswort schließe ich mich gerne an. Danke, Christian, dass ich Teile deines Podcasts verwenden durfte. Wer den ganzen Podcast nachhören möchte, findet ihn unter spielbretterde.wordpress.com. Und da einfach nach SBE 043 Telefonjoker suchen. Es ist die Folge vom 22. Juni 2020. Dankeschön und viele Grüße. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern via Twitter @RadioKRD entgegen. Wenn's gefällt, empfehlt mich weiter, wenn's nicht gefällt, sagt's TJ. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Der DJ. Komm nach Dosenhausen, Mann, hier ist es echt heiß. Nasse Dosen überall und nur schimmlige Logbücher. Komm nach Dosenhausen, Mann, hier findest du jeden Scheiß. Kletterst oder schwimmst du schon oder steckst du deinen Namen? Komm nach Dosenhausen, Souvenirs gibt's hier als Preis. Frösche, Giga, Tralala, Jack und TJ auch schon da. Denn in Dosenhausen gibt es keinen Platzverweis.